freue mich voll, dass ich hier sein darf. Ich werde ungefähr eine Stunde reden und mein Vortrag gliedert sich grob in zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich euch zwei linke alternative Gesellschaftsentwürfe kurz vorstellen und im zweiten Teil dann einen feministischen Blick auf bestimmte Aspekte in diesem Modell werfen. Anfangen möchte ich aber mit einer kurzen Polemik und ich verspreche, dass ich versuchen werde, im Anschluss den Modus der wütenden Frau sofort zu verlassen und ihn gegen den der sachlichen Analyse einzutauschen. Vor kurzem hat ein Genosse in einer Online-Diskussion über den Text Umrisse der Weltkommune, der Gruppe Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, gesagt, dass in einer befreiten Gesellschaft jegliche Form der Unfreiwilligkeit verschwunden sein müsse, drunter mache er es nicht mit der Revolution, beziehungsweise wenn vielleicht doch, dann nur aus moralischen Gründen, also für andere, und das sei am Ende ja nie ein wirklich tragfähiges Motiv. Und überhaupt sei etwa die Forderung nach einer gerechten Verteilung von Arbeit ein typisches Beispiel dafür, wie im schlecht utopischen Denken die Bedingungen der falschen Gegenwart unreflektiert in die Zukunft mitgeschleppt werden. Er, kinderlos, in einem polyamorösen Beziehungsgeflecht lebend, mit einer nicht gut, aber ausreichend bezahlten Unistelle und der Aussicht auf ein kleines Erbe von Seiten seines über 85-jährigen Vaters, der seit einigen Jahren in einem sehr passablen, von den Schwestern des Genossen organisierten Pflegeheim untergekommen war. Er, der in einer kleinen, hellen Zwei-Zimmer-Wohnung in einer deutschen Metropole lebte und dessen gesundheitliche Probleme sich auf Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich und einen kleinen Bauchansatz vom Bier antrinken beschränkten. Er, so sagte er, sei nämlich eigentlich gerade äußerst zufrieden mit seinem Leben. Es verschlug mir so die Sprache, dass ich reflexartig Kamera und Mikro ausschaltete und das Wort Internetprobleme, Ausrufungszeichen, in den Chat schrieb. Ich, die ich neuerdings manchmal von der Angst geplagt wurde, dass meine beiden Kinder womöglich nicht alt werden würden, weil sie vorher bei einer Flut, einem Orkan oder einem gewaltsamen Verteilungskampf ums Leben kommen würden. Ich, die ich ahnte, dass unsere bezahlbare Wohnung demnächst von der neuen Besitzerin, einer großen Immobilienfirma, saniert werden würde. Ich, die ich trotz zweier nerviger chronischer Krankheiten nicht die geringste Aussicht auf die ohnehin mickrige Sozialleistung der teilweisen Erwerbslosigkeit hatte. Ich, die ich seit Beginn meiner Berufstätigkeit im Schnitt etwa 8% weniger verdiene als meine ebenso gut ausgebildeten, ebenso lange arbeitenden Kollegen. Ich, die ich vor kurzem auf dem Fahrrad am helllichten Vormittag von einem stocknüchternen und frisch geduschten Endzwanziger, der mir herrisch die Vorfahrt genommen hatte, auf meinen schüchternen Protest hin als ungefickte Jungfer, hässliche alte Fotze beschimpft worden bin. Ich, die ich befürchtete, dass meine Eltern sich bald nicht mehr selbst versorgen konnten und ich und meine über die ganze Republik verteilten Schwestern mit der uferlosen Überzeugungs-, Recherche- und Organisierungsarbeit, die mit einer solchen Situation verbunden ist, neben unseren beruflichen und familiären Aufgaben und angesichts unseres nicht unkomplizierten Schwesternverhältnisses komplett überfordert sein würden. Ich, die ich weiß, dass all das im Blick auf die schwarze Alleinerziehende, sich in 2,5 Jobs abrackernde Verkäuferin aus Detroit jammern auf hohem Niveau ist, von dem Vergleich mit dem auf dem Bau arbeitenden Transmann aus Ungarn oder der Sexarbeiterin in Buenos Aires mal ganz zu schweigen. Ich hatte kurz das Gefühl, dass diesen Genossen und mich ein Klassengegensatz trennt. Er als zur Klasse derjenigen gehörend, die objektiv und subjektiv von dieser Gesellschaft profitieren, und zwar ganz ohne Kapitalist zu sein. Ich, für die Nachteile überwiegen und die ein dringendes persönliches Interesse an einer anderen Gesellschaft hat. Das ist natürlich Quatsch. Auch Männer haben chronische Krankheiten, böse Vermieter und Angst vor der Klimakatastrophe. Und so weiß und cis sie auch sein mögen, auch sie werden vom Kapital ausgebeutet. Trotzdem hat sich mir dieses blasierte, sich wunder was auf den eigenen Anti-Autoritarismus, aber auch auf die eigene Wichtigkeit in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess einbildende »Drunter mache ich's nicht« tief beeindruckt und dazu geführt, dass ich mich zumindest mal hypothetisch gefragt habe, wo drunter ich es eigentlich nicht mache. Die spontane, zugegebenermaßen ziemlich abstrakte Antwort lautete, für einen alternativen Gesellschaftsentwurf, der nicht durch und durch feministisch ist, mache ich keinen Finger krumm. Ende der Polemik. Einleitung. Linke Utopieentwürfe beschäftigen sich mit der Frage, wie eine dauerhaft funktionierende, an den Bedürfnissen aller orientierte, herrschaftsfreie Gesellschaft aussehen könnte. Dass eine solche Gesellschaft nur denkbar ist, wenn es auf Dauer kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr gibt, ist in all diesen Entwürfen vorausgesetzt. Alle weiteren aus diesem Ziel folgenden Konsequenzen sind dagegen nicht mehr so einfach zu bestimmen. Da tun sich sofort eine Menge ziemlich komplexer, ökonomischer und sozusagen demokratietheoretischer Fragen auf. Es gab in den letzten Jahren verschiedene, ziemlich mutige und ernsthafte Versuche, die Grundzüge einer solchen funktionsfähigen, bedürfnisorientierten und herrschaftsfreien Gesellschaft zu entwerfen. Und zwar nicht im Sinne des zu Recht verpönten Auspinselns, sondern, wie Annika Beckmann und Daniel Fastner geschrieben haben, im Sinne eines vorwegnehmenden gedanklichen Durchspielens, das genau so konkret wird, dass dabei mögliche grundsätzliche Schwierigkeiten zutage treten und diskutierbar werden. Als Feministin könnte man annehmen, dass in einer solchen bedürfnisorientierten und herrschaftsfreien Gesellschaft für die zwei ekligsten Features des Patriarchats, sexistische Gewalt und die spezifische Form der Ausbeutung, die in der exklusiven Zuständigkeit von Frauen für die Reproduktionsarbeit liegt, kein Platz mehr ist. Das könnte man annehmen, sollte man aber nicht. Teil 1. Im Folgenden möchte ich euch ganz kurz zwei solcher Entwürfe vorstellen, nämlich den digitalen Sozialismus von Daniel E. Saros, den er in seinem Buch Information Technology and Socialist Construction von 2014 skizziert hat, und den sogenannten Kommunismus, den Simon Sutterlütti und Stefan Meritz in ihrem 2018 erschienenen Buch Kapitalismus aufheben genauer beschrieben haben. Zunächst zum digitalen Sozialismus von Daniel E. Saros. Im Zentrum dieses Vorschlags steht die komplizierte Vermittlung von Bedürfnissen und Arbeitsprodukten. Was sich im Kapitalismus über den Markt, über Angebot und Nachfrage, über Konkurrenz und Preise regelt, nämlich platt gesagt, dass alle Güter und Dienstleistungen, für die es eine Nachfrage gibt, auch vorhanden sind, und zwar weder in viel zu großer noch in viel zu kleiner Menge, muss in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft irgendwie anders organisiert werden. Die Geschichte von der Invisible Hand des Marktes ist zwar schon deshalb Quatsch, weil im Kapitalismus nur die zahlungskräftige Nachfrage bedient wird und es folglich immer wieder vorkommt, dass Menschen sozusagen neben vollen Regalen verhungern. Aber das bedeutet umgekehrt nicht, dass der Marktmechanismus in bestimmten Bereichen nicht tatsächlich ein ziemlich effizienter und dazu noch dezentraler Informationsprozessor für die Verteilung von Ressourcen wäre. Die von den bürgerlichen Ökonomen Mises und Hayek in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angestoßene Diskussion, die später unter dem Namen Socialist Calculation Debate bekannt wurde, hatte ihren Ausgangspunkt bei deren Behauptung, ohne Preise könne man nicht rational planen, man wisse nicht, welcher Produktionsweg effizient sei und welcher nicht, und das führe letztendlich notwendig zu Ineffizienz und Verschwendung. Vor allem aber könnten Informationen und Daten in dieser Menge und Schnelligkeit über ein zentralisiertes, gemeint war natürlich das sowjetische, System niemals berechnet, geschweige denn rechtzeitig und in konkreter Form überhaupt ermittelt werden. Leute, die sich damit auskennen und denen ich vertraue, sagen, dass die Marktfans der österreichischen Schule, also eben Hayek und Mises, damit zu ihrer Zeit wahrscheinlich sogar recht hatten. Es gibt aber nun inzwischen bekanntlich sehr leistungsfähige Rechner- und Netzwerktechnologien, und genau hier setzt Saros mit seinem Vorschlag an. Also, die Arbeiterinnen eines Betriebs organisieren und koordinieren ihre Arbeit selbst. Sie bilden einen sogenannten Workers' Council, Arbeiterrat, und stehen zu den konkreten Produktionsmitteln ihres Betriebs in einem kollektiven Besitzverhältnis, das Saros Legal Right of Guardianship nennt. Sie sind also gemeinsame Hüterinnen bzw. Vormünder der Produktionsmittel, aber nicht in dem Sinne Besitzerinnen, dass sie ihre Produktionsmittel zum Beispiel an einen Privateigentümer einfach verkaufen könnten. Die Arbeiterräte posten nun die von ihnen produzierten Gebrauchswerte in einem sogenannten General Catalog. Das ist so eine Art sozialistisches Amazon, so könnte man sich das vorstellen. Konsumenten wählen nun Gebrauchswerte, zum Beispiel für den kommenden Monat aus, und platzieren sie in ihrem eigenen Needs-Profile, also so eine Art Bedürfnisprofil, auf das sie elektronisch zugreifen können. Diese Gebrauchswerte ordnen sie nach persönlicher Priorität von oben nach unten. Die am meisten gewünschten Gebrauchswerte stehen oben, die am wenigsten unten. Saros betont, dass es ihm sehr wichtig ist, dass das Bedürfnis jeder Person genauso viel zählt wie das jeder anderen Person. Für die bestellten Gebrauchswerte werden je nach Anzahl und Priorisierung digitale Punkte vergeben, die dem Arbeiterinnenrat, bei dem die Gebrauchswerte bestellt wurden, zugeteilt werden, damit dieser damit die notwendigen Rohstoffe und Zwischenprodukte erwerben kann. Dazu muss der Arbeiterrat ermitteln, welche Zwischenprodukte er in welcher Menge für die Produktion der bestellten Güter braucht, und kommuniziert das mithilfe des gleichen Punktesystems an diejenigen Arbeiterräte, die die benötigten Zwischenprodukte herstellen, die wiederum über den General Catalog mit ihren Punkten die benötigten Rohstoffe bei den entsprechenden Rohstoffarbeiterinnenräten bestellen. Die Punkte haben also die Funktion, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen genau dahin gehen, wo der Bedarf am größten ist. Dieser ganze Prozess der Allokation von Rohstoffen und Zwischenprodukten läuft hauptsächlich über Rechenmaschinen. Es gibt aber zusätzlich sogenannte Systemadministratoren, die den Prozess insgesamt überwachen. Wenn die Zwischenprodukte da sind, wo sie hingehören, müssen demnach die Arbeitskraftressourcen angepasst werden. Das läuft, wenn ich das richtig verstanden habe, über die selbstorganisierte Festsetzung der täglichen Arbeitszeit in dem jeweiligen Betrieb. Im Blick auf Klimawandel und Umweltzerstörung werden spezielle Arbeiterräte geschaffen, in denen WissenschaftlerInnen die Grenzen festsetzen, innerhalb derer die natürlichen Ressourcen in einer bestimmten Region nach Kriterien der Nachhaltigkeit verbraucht werden dürfen. Die ArbeiterInnen werden für ihre Arbeit mit sogenannten Credits bezahlt, die etwas ganz anderes sind als die digitalen Punkte, die ja, wie gesagt, ausschließlich als Kommunikationssignale fungieren. Wie viele Credits eine Arbeiterin für ihre Arbeit bekommt, richtet sich in keiner Weise danach, wie viel oder wie erfolgreich ihr Arbeiterrat produziert, sondern vielmehr nach ihrer Arbeitserfahrung in Jahren und ihrem Engagement. Dadurch, dass also die Arbeiterräte selbst für die weitergegebenen Produkte keine Credits bekommen, die dann in Form von Einkommen an die einzelnen Arbeiter ausgegeben werden könnten, fällt das Profitmotiv also auch subjektiv weg. Mit den Credits lassen sich ausschließlich Konsumgüter erwerben, die einem dann aber im Gegensatz zu Produktionsmitteln privat gehören. Die Credits sind personalisiert und müssen in einem festgelegten Zeitrahmen ausgegeben werden, sobald das geschehen ist, verschwinden sie. Sie zirkulieren also nicht und sind schon insofern kein Geld, sondern eher so etwas wie unübertragbare Gutscheine. Als Endkonsumentin kann man auch Gebrauchswerte erwerben, die man vorher nicht in sein persönliches Bedürfnisprofil auch übernommen hat, also sozusagen spontan, aber das kostet dann mehr Credits. Auch wenn man gemessen am Durchschnitt sehr viele Gebrauchswerte bestellt, werden Credits abgezogen. Umgekehrt wird eine gewisse Sparsamkeit und Bescheidenheit belohnt, weil dadurch gesamtgesellschaftlich natürliche Ressourcen und Arbeitskapazitäten eingespart werden können. Dieses digitale System von Anreizen und Strafen soll jeden Einzelnen dazu motivieren, sorgfältig, vorausschauend und verantwortungsbewusst zu planen. Arbeit ist in diesem alternativen Gesellschaftsentwurf durchaus nicht freiwillig und es gibt in Saros Vorschlag explizit kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie lange man arbeiten muss, hängt davon ab, wie beliebt eine Arbeit ist. Also Menschen, die eine schwere, dreckige, unbeliebte Arbeit machen, haben insgesamt auf ihr Arbeitsleben betrachtet eine kürzere Arbeitszeit. Jetzt kann man sich noch fragen, wie eigentlich festgelegt wird, wie viele Credits für ein bestimmtes Produkt ausgegeben werden müssen. Festgelegt wird das von den jeweiligen Arbeiterinnenräten selbst. Das Kriterium, nach dem sie diese Festlegung vornehmen, ist, dass die gesamte Menge der Gebrauchswerte am Ende einer Erwerbsperiode verteilt sein sollte. Wenn sich Produkte also schnell verkaufen, kann der Workers' Council den Preis anheben. Wenn eher langsam, kann er den Preis senken. Und wenn am Ende noch viel da ist, kann der Preis sogar auf null reduziert werden. Der General Catalog enthält übrigens auch sehr weitreichende und komplexe Informationen über den Produktionsprozess des jeweiligen Gebrauchswertes. Dadurch entsteht eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen den Arbeiterräten, die das gleiche Produkt herstellen. Zum Beispiel, wenn Leute plötzlich nur noch die Milch von den glücklichen Kühen bestellen. Das bedroht aber, anders als im Kapitalismus, die Arbeiterinnen in dem Betrieb mit den nicht so glücklichen Kühen auf keine Weise in ihrer Existenz. Denn wie gesagt, ihr Einkommen hängt ja gar nicht von der Menge der Produkte ab, die ihr Betrieb los wird, sondern davon, wie viel Arbeitserfahrung sie haben und wie sorgfältig sie ihre persönlichen Konsumbestellungen planen. Es ist aber schon so, dass ein Arbeiterrat eine Mindestanzahl von Bestellpunkten bekommen muss, um weiterhin produzieren zu können. Wobei jedoch nichts dagegen spricht, dass der Biomilchbetrieb zu den Leuten von dem konventionellen Milchhof sagt, macht doch einfach bei uns mit oder wir zeigen euch, wie wir das mit den glücklichen Kühen hinkriegen. Um Innovation zu fördern, können Arbeiterräte auch vollkommen neue Gebrauchswerte im Katalog posten. Und wenn es eine ausreichende Anzahl von interessierten Konsumenten gibt, dann geht das Produkt in die Fertigung. In Cerros sozialistischem Modell, das er sich übrigens ganz klassisch als eine Vorstufe zum Kommunismus vorstellt, in dem dann auch der Arbeitszwang wegfällt, gibt es noch so eine Art Staat mit demokratisch gewählten Repräsentanten, die die große Gesamtstruktur im Einzelnen gestalten. Aber dieser Staat tritt dem Individuum nicht mehr, oder wie Cerros sagt, nicht mehr ganz so stark, als abstrakte Macht entgegen, sondern tritt auf der Grundlage der skizzierten ökonomischen Prinzipien, in denen ja sehr viel Selbstbestimmung herrscht, eher als Instanz auf, die im Zweifel die Interaktionen der einzelnen Individuen miteinander moderiert. Insgesamt ist das ein ziemlich flexibles System, in dem mithilfe von Computertechnologie sehr genau von den Bedürfnissen des Einzelnen ausgeplant wird. Das angestrebte Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen, Ressourcen und Arbeitskapazitäten entsteht dabei nicht durch einen zentralen Plan, aber auch nicht durch formelle Regeln oder gar moralische Erwartungen, sondern durch ein System von Anreizen, das kooperatives Verhalten wahrscheinlich und auch für den Einzelnen sinnvoll macht. Den Übergang vom Kapitalismus zu seinem digitalen Sozialismus skizziert Cerros so, dass nach und nach immer mehr Menschen die Betriebe, in denen sie arbeiten, beschlagnahmen und auf die skizzierte Weise gemeinsam nutzen und schützen. Für den Beginn eines solchen Transformationsprozesses müssen nach Cerros verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen müssen genügend Leute über die Funktionsweise dieser neuen Ökonomie informiert sein und sie befürworten. Auch sollte die digitale Infrastruktur in Form des General Catalog bereitstehen. Und schließlich braucht es die politische Unterstützung durch Parteien, die diese sozialistische Produktionsweise befürworten und damit die Kapitalisten die sukzessive Beschlagnahmung ihrer Betriebe nicht unterlaufen können. Das ist ganz grob der Entwurf. Ein paar kritische Nachfragen drängen sich sofort, sozusagen immanent auf. Und sind Cerros auch schon in verschiedenen Zusammenhängen gestellt worden. Am wichtigsten sicherlich die nach dem Arbeitszwang bei fehlendem Grundeinkommen, die nach dem Datenschutz im personalisierten Creditsystem, die nach der Gefahr der Informations- und Machtanhäufung in den Expertengremien und Systemadministratoren und bei den Systemadministratoren und auch der Mechanismus, nach dem bestellte Gebrauchswerte in Punkte umgewandelt werden, ist mir zumindest etwas unklar geblieben, weil es irgendwie anscheinend keine quantitative Kopplung an stoffliche Ressourcen gibt. All diese Fragen könnte und sollte man unbedingt im Detail diskutieren, was, so wie ich das mitkriege, auch schon ganz ausführlich getan wird in verschiedenen Zusammenhängen, zum Beispiel in dem tollen Podcast Future Histories von Jan Groß, auf den ich mich hier übrigens indirekt ziemlich häufig beziehe. Der zweite alternative Gesellschaftsentwurf, den ich euch kurz vorstellen möchte, nennt sich, wie gesagt, Kommunismus. Grundlage dieses von Simon Sutterlütti und Stefan Meritz ausführlich beschriebenen Modells sind sogenannte Commons. Das sind zum einen gemeinschaftlich genutzte Ressourcen, zum anderen selbstorganisierte Kooperationsgemeinschaften zur Herstellung von Gütern oder zur Bereitstellung von Dienstleistungen. Eine Wiese, die niemandem gehört und über die die Bewohner eines Dorfes kollektiv verfügen, indem sie nach bestimmten Absprachen zum Beispiel ihre Kühe darauf weiden lassen, ist ein häufig genanntes Beispiel für ein Commons. Und natürlich etwas, das es historisch gegeben hat, das sind eben die berühmten Allmende des Mittelalters. Auch ein im Kollektiv betriebener Zeltplatz kann ein Commons sein, genauso wie ein Hausprojekt, eine landwirtschaftliche Kooperative oder eine von vielen unterschiedlichen Beitragenden betriebene digitale Wissensplattform wie Wikipedia. Commons können sich immer dort bilden, wo mehreren Menschen ein bestimmtes Projekt am Herzen liegt, das sie gemeinsam verwirklichen möchten. Sei es Felgen für Fahrräder herzustellen, sei es Getreide anzubauen. Es gibt nur drei verbindliche Prinzipien, denen jedes Commons verpflichtet ist. Das der Freiwilligkeit, das der kollektiven Verfügung und das der Selbstorganisierung. Mitgliedermäßig wird ein Commons als so überschaubar gedacht, dass die Selbstorganisierung sowie die damit möglicherweise einhergehenden Konflikte komplett über interpersonale Beziehungen, in der Sprache der Commons-Theorie Peer-to-Peer, vonstatten gehen kann. Die stoffliche Vermittlung von Rohstoffen, Zwischenprodukten, Arbeitskräften, Produktionsmitteln läuft in diesem Modell ganz anders als bei Saros, nämlich über ein Konzept, das die Autoren Stigmergie nennen. In den einzelnen Herstellungsprozessen werden lokal Zeichen, also Stigmata, hinterlassen, die anderen sagen, welches Ziel ein Projekt verfolgt, was zu tun ist und wo Beitragende gebraucht werden. Ein häufig genanntes Beispiel ist der rote Link bei Wikipedia, der so als so eine Art Aufforderung oder Einladung zu verstehen ist. Hier schreib du doch den Artikel zu Ende, möchtest du noch was ergänzen und so weiter. Das Zutrauen, dass diese Art der Kommunikation ohne zentralen Plan und auch ohne eine gemeinsame quantitative Maßeinheit, wie im Kapitalismus das Geld, beziehungsweise bei Daniel E. Saros die Punkte, sowie ohne weitere allgemein geltende Regeln und Kommunikationsverfahren funktionieren kann, schöpfen die Autoren aus einem Phänomen, das sie das Gesetz der großen Zahlen nennen. Zitat: Gibt es ausreichend Menschen und Commons, so wird sich für jede Aufgabe, die getan werden muss, auch eine Person oder ein Commons finden. Oder in der konkretisierten Form, Zitat: Manch einer arbeitet gern im Stahlwerk, ein anderer stellt gerne eine saubere Stadt her. Eine kann gut zuhören und Menschen helfen, ihre Bedürfnisse zu entdecken. Eine andere findet Gefallen daran, Konflikte zu schärfen und zu klären. Zitat Ende. Bei diesem sich zuordnen zu bestimmten Tätigkeiten herrscht, wie gesagt, radikale Freiwilligkeit und konsumieren dürfen ist in keiner Weise an arbeiten müssen gebunden. Das stellt aber in diesem Modell insofern keine Schwierigkeit dar, als das Arbeiten in der Diktion der Commons-Theorie tätig sein, selbst als eine Art von Bedürfnis aufgefasst wird. Dazu später mehr. Verhältnisse, in denen insofern radikale Freiwilligkeit herrsche, als die so bezeichnete exklusierende Logik des Kapitalismus, also das Eigentum, die Konkurrenz, der Profit, durch die inklusierende Logik des Kommunismus, also die der kollektiven Verfügung, der Kooperation, Selbstorganisierung auf intersubjektiver Ebene, ersetzt sei, bildeten ein gesellschaftliches Setting, innerhalb dessen es subjektiv, sinnvoll, naheliegend, funktional sei, bei der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse die Bedürfnisse anderer einzubeziehen, also zu inkludieren. Die Rolle des Internets und der Digitaltechnik wird in diesem Entwurf, anders als bei Saros, relativ niedrig gehängt. Algorithmen und das Internet könnten zum Beispiel Mittel sein, eingespielte Produktionsprozesse zu optimieren. Sobald es jedoch Konflikte gibt, muss in dem Entwurf von Sotalütti und Meritz auf die intersubjektive Ebene zurückgekehrt werden, weil ihrer Argumentation nach weder Mehrheits- noch Konsensentscheidungen im Konfliktfall hilfreich seien, da sie gegenüber den Betroffenen stets einen fremden und äußerlichen Charakter hätten. Zitat: Es sind nicht meine Lösungen, warum sollte ich ihnen folgen? Zitat Ende. Für die Konfliktlösung von Peer-to-Peer gäbe es dagegen andere Möglichkeiten, die mit Begriffen wie thematisieren, aussprechen, austragen, erkunden beschrieben werden. Und dieses thematisieren, aussprechen, austragen, findet, wie gesagt, immer ausschließlich zwischen den einzelnen, konkreten, von einem Konflikt betroffenen Menschen statt. Konsequent lehnen Sutter, Lütti und Meritz denn auch jede Form von zentraler Institution oder Vertretung wie einen Staat oder auch nur einen Rat als sogenannte getrennte Allgemeinheit ab, vor allem, weil eine solche Institution zu einem Zentrum der Macht und damit immer auch zu einem Herrschaftsinstrument werden kann. Was jedoch in dem Entwurf durchaus denkbar ist, sind sogenannte Hubs, die Aufgaben übernehmen, die die Selbstorganisierung anderer Commons-Projekte ermöglichen. Das kann ein Infrastruktur-Commons sein, das die Abwasserregulation für eine Stadt plant, oder ein Koordinations-Commons, das die Stahlnutzung in einer Region ermittelt. Man nennt diese Hubs auch in der Theorie Meta-Commons. Eine weitere, eher implizite Voraussetzung dafür, dass die Vermittlung von Bedürfnissen, Beitragenden und Produktionsmitteln auf diese bestechend unkomplizierte Weise, ganz ohne Zwang, absolut freiwillig auch wirklich funktioniert, ist das Vorhandensein einer gewissen Fülle. Zitat: Wenn die Straßen dreckig sind oder der Kupferabbau giftig ist, müssen wir es so organisieren, dass Menschen die betreffenden Tätigkeiten wichtig genug finden, um sie zu tun. Und vielleicht muss Kupferabbau dafür mit großem Aufwand automatisiert werden, weil es uns wichtig ist, die Gesundheit der Beteiligten zu schützen. Ein Aufwand, der sich am Markt nicht rechnen würde, den wir uns aber leisten wollen. Und dieser Aufwand hätte eben die Fülle zur Voraussetzung. Die Transformation in eine neue Gesellschaft stellen sich die Commons-Theoretiker grob so vor, dass sich schon in der alten Gesellschaft Commons als sogenannte Keimformen bilden, die auf bestimmte funktionale Mängel in dieser Gesellschaft reagieren und dann beim Auftreten einer gesamtgesellschaftlichen Legitimierungs- und oder Versorgungskrise gemeinsam dominant und dann letztendlich systemstrukturierend werden. Auch hier drängen sich sofort einige kritische, immanente Nachfragen auf. Zum Beispiel, inwiefern ist dieses Modell, das so stark auf den direkten Austausch zwischen einzelnen Menschen setzt, auf einen gesamtgesellschaftlichen Maßstab übertragbar? Oder reichen für die komplexen, alles andere als lokalen Produktionsprozesse in einer modernen Ökonomie einzelne lokale, stigmergische Signale tatsächlich aus? Ist radikale Spontanität und Freiwilligkeit in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft überhaupt realistisch? Und so weiter. Auch diese Fragen werden in verschiedenen Zusammenhängen im Moment eingehend diskutiert, so wie ich das wahrnehme, was angesichts des noch bis vor kurzem in der Linken herrschenden Bilderverbots wirklich extrem begrüßenswert ist, finde ich. Und doch hat mich beim Lesen und Nachvollziehen dieser Modelle immer wieder ein ganz grundsätzliches und schwer zu fassendes Unbehagen beschlichen. Irgendwann habe ich beschlossen, mir dieses Unbehagen zuzugestehen, es ernst zu nehmen und zu versuchen, es gedanklich zu fassen zu kriegen. Meine Vermutung war, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich als Frau in dieser Gesellschaft zum Teil andere Erfahrungen gemacht habe als die durchweg männlichen Autoren dieser Modelle, zum Teil auch einfach zusätzliche Erfahrungen. Dass ich unter anderen Dingen leide, dass auch ich Angst habe, dass beim Nachdenken über eine bessere Gesellschaft bestimmte Voraussetzungen und Eigenschaften der falschen Verhältnisse sozusagen mit ins Neue geschleppt oder, wie Bini Adamczak schreibt, in die Zukunft verlängert werden. Und das bringt mich zum zweiten Teil meines Vortrags sozusagen zum feministischen Blick. Ach, und ich wollte noch sagen, wenn ich im Folgenden Frauen sage, dann meine ich alle, die mal als Mädchen oder Frauen sozialisiert worden sind und oder die sich als solche identifizieren. Das erste Unbehagen, das mich beim Lesen der skizzierten Entwürfe beschlichen hat, betrifft die Hauptfiguren dieser Modelle. Sowohl bei Saros als auch bei Sutter, Lütti und Meritz sind die handelnden Protagonistinnen mündige, gesunde, artikulationsfähige, junge, für sich selbst und ausschließlich für sich selbst verantwortliche, arbeitsfähige Menschen. Das wundert mich aus drei Gründen. Erstens, aus einem demografischen Grund. Denn diese Gruppe der, grob gesagt, arbeitsfähigen Bevölkerung macht schon in dieser Gesellschaft, also in unserer, in der der Begriff der Arbeitsfähigkeit brutal weit gefasst ist, so weit, dass noch die müdesten, kränkesten, kaputtgearbeitetsten Gestalten bis zum Erreichen des Rentenalters systematisch durch das Fordern und Fördern der Hartz-IV-Gesetze tyrannisiert werden. Also selbst in dieser Gesellschaft macht diese Bevölkerung nur knapp 51% aus. In einer befreiten Gesellschaft, die diesen Namen verdient, würde diese Zahl allerhöchstens 45% betragen, sage ich jetzt mal so. Womit die Utopieentwürfe, jedenfalls die beiden, die ich euch vorgestellt habe, eine Minderheit der Menschen in ihren Mittelpunkt stellen würde. Der zweite Grund ist ein lebensgeschichtlicher, denn auch biografisch ist das im vollen Saft stehen, von dem die Autoren so selbstverständlich ausgehen, eher die Ausnahme als der Regelfall. Bevor man überhaupt annähernd erwachsen ist, halbwegs weiß, was man will, irgendwas Nützliches gelernt hat, vergehen mindestens 25 Jahre. Wenn man Glück hat, fangen erst mit 55 die ersten Zipperlein an, aber krank, in der Krise, schwanger, von Liebeskummer geschüttelt, um Verstorbene trauernd, ab und zu von Unfällen, Missgeschicken oder bösen Kindheitserinnerungen heimgesucht, ist man zwischendurch auf alle Fälle. Und wenn all die Menschen, für die man zwischendurch gesorgt hat und Verantwortung übernommen hat, entweder erwachsen oder tot sind, ist man plötzlich selber alt, müde und tüdelig. Der autonome, emotional stetige, gewissenhaft planende, selbstbestimmt und engagiert arbeitende, digitale Tools aus dem FF beherrschende Mensch, den Cerus in den Mittelpunkt seines Entwurfs stellt, ist eine Ausnahmegestalt, genauso wie der frei von Projekt zu Projekt hoppende, extrem kommunikations- und kooperationsfähige, mobile, emotional offene und körperlich bewegliche Mensch von Sotalötti und Meritz. Der dritte Grund für mein Unbehagen mit dieser Art von Protagonisten besteht darin, dass ich, was die befreite Gesellschaft angeht, eigentlich auf eine Zweckmittelumkehr gehofft hatte. Ich dachte immer, dass all das, was im Kapitalismus zur Hintergrundbedingung und zum Mittel für die Reproduktion der Arbeitskraft degradiert ist, essen, wohnen, lernen, ausruhen, entfalten, gestalten, Spaß haben, mit sich selbst und anderen klarkommen, in einer vernünftigen Gesellschaft zum Selbstzweck wird und dass entsprechend die Menschen, die sich um diese Bereiche kümmern, aber vor allem die Menschen, die sich selbst im Kapitalismus partout nicht zum Mittel geeignet haben, Kranke, körperlich oder kognitiv Eingeschränkte, Traurige, Kleine, Alte, Sterbende, Verträumte, sozusagen aus dem Schatten in den Mittelpunkt rücken. Auch das Thema Bedürfnis, so unterschiedlich es bei Cerus auf der einen und den Commons-Leuten auf der anderen Seite verhandelt wird, macht mich irgendwie auf diese seltsame Weise stutzig und unzufrieden. Gut und richtig ist, wie gesagt, dass in beiden Gesellschaftsentwürfen die Bedürfnisse von Menschen, beziehungsweise natürlich ihre Befriedigung, sozusagen der oberste Zweck der ganzen Veranstaltung ist. Aber was meinen die Autoren darüber hinaus, wenn sie Bedürfnis sagen? Daniel E. Cerus hat einen sehr engen Bedürfnisbegriff. Bedürfnisse haben die Form von handgreiflichen, anklickbaren Konsumgütern und ihnen haftet bei Cerus irgendwie etwas zutiefst Individuelles und Privates an. Individuell insofern, als tendenziell alles, was ein Mensch so zum Leben braucht, in diesem Modell individuell angeklickt werden kann, aber wohl auch muss. Es fällt mir so ein bisschen schwer zu erklären, warum ich darüber lächeln muss. Vielleicht, weil es mir einfach mühselig und unpragmatisch vorkommt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Monat nicht nur für mich, sondern auch noch für meine beiden Kinder und meinen Vater, der wegen einer doofen Augensache nicht mehr lesen kann, die Klicks machen muss, weil ich vor meinem inneren Auge ganze Garden von Altenpflegerinnen mit den Bedürfnisprofilen ihrer Patienten kämpfen sehe, weil es mir irgendwie, männlich vorkommt, Herrschaftsfreiheit vor allem als einen Zustand zu interpretieren, in dem mir keiner reinredet. So nach dem Motto, nicht, dass der Staat noch kommt und mir sagt, dass ich Strom, Wasser, einen Tisch, einen Stuhl, ein Bett, was zum Anziehen, Öl, Brot, Gemüse, Milch und Wein brauche. Privat ist Cerus' Blick auf Bedürfnis insofern, als dass er, der an anderer Stelle sehr wohl etwas über bürgerliche Sozialcharaktere zu sagen hat, Bedürfnis an keiner Stelle als etwas hinterfragt, das zumindest Spuren des Gesellschaftlichen in sich trägt. In einer solchen Konstellation, die dann auch noch die formelle Gleichheit jedes einzelnen Bedürfnisses mit jedem anderen betont, steht das Bedürfnis einer Frau, für den Besuch der Schwiegereltern Kuchenzutaten zu bestellen, gleichberechtigt neben dem Bedürfnis des Mannes, ein neues Computerspiel zu ordern. Das Bedürfnis nach einem schnellen Auto steht gleichberechtigt neben dem Bedürfnis nach einem schnellen Rollstuhl. Wenn mehr Menschen in ihrem Bedürfnisprofil ein schnelles Auto statt einen schnellen Rollstuhl sehr weit oben platzieren, dann sorgt das elektronische Punktesystem automatisch dafür, dass Autofabriken bei der Verteilung der benötigten Rohstoffe priorisiert werden. Diese ziemlich existenziell werdende Form der ökonomischen Mehrheitsentscheidung muss mich ja aber nicht so sehr beunruhigen, wenn das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt, dass die Leute, die mühseligen und Beladenen sozusagen, sowieso in der Mehrheit sind. Simon Sutterlüthi und Stefan Meritz haben einen vollkommen anderen Bedürfnisbegriff als Daniel E. Saros. Bedürfnis ist bei ihnen nichts Absolutes, Unhinterfragbares. Ohne sich dazu hinreißen zu lassen, explizit über richtige und falsche Bedürfnisse zu sprechen, betonen sie immer wieder, dass besonders die Bedürfnisse, die mit den Bedürfnissen anderer Menschen in Konflikt geraten, in der inkludierenden Logik einer kommunistischen Gesellschaft zumindest stark abnehmen werden. Wer ganz allein in einem Haus mit Mehrblick leben möchte, für den sei schon fast das Exkludieren selbst das Bedürfnis. Und ein solches Bedürfnis sei in einer Gesellschaft, wie sie sie skizzieren, in der das Einbeziehen der Bedürfnisse anderer systematisch nahegelegt ist, letztendlich dysfunktional. Alle trotzdem auftretenden Bedürfniskonflikte seien eine Chance, die eigenen Bedürfnisse zu be- und hinterfragen. Und zwar, wie gesagt, irgendwie in direkten Gesprächen zwischen den paar Menschen, die von dem Konflikt betroffen sind und die, wie gesagt, auch hier als formell Gleiche betrachtet werden. Der Einwand gegenüber dieser Art von Laissez-faire-Haltung bezüglich der Konfliktlösungs- und Entscheidungsfindungsprozesse liegt wohl beinahe für jede auf der Hand und jeden, der oder die einmal in einer linken Kleingruppe gesessen und ewig gebraucht hat, um zu verstehen, wer wem wann zuhört, nachgibt und zustimmt, wer wessen Argumente aufgreift und verstärkt, wessen Stimme für Entscheidungen ausschlaggebend ist und wer sozusagen den Laden schmeißt, wie Joe Freeman, in ihrem 1970 geschriebenen, immer noch hochaktuellen Text »Die Tyrannei der Strukturlosigkeit« schreibt. In diesem Text analysiert sie am Beispiel feministischer Kleingruppen interessanterweise, wie scheinbare Lockerheit, Zwanglosigkeit und Spontanität informelle Strukturen befördert und wie diese informellen Strukturen Machtverhältnisse nicht etwa verhindern, sondern verschleiern und dadurch verstärken. Joe Freemans Konsequenz lautet, Zitat, die Struktur muss explizit sein, nicht implizit. Die Regeln der Entscheidungsfindung müssen für alle einsehbar sein. Und das kann nur der Fall sein, wenn sie formalisiert sind. Zum Schluss sage ich noch ein bisschen mehr zu dem Thema. Ihre Abneigung gegen formelle Strukturen betonen Sutterlüthi und Meritz auch bezüglich des wichtigsten Bedürfnisses von Menschen überhaupt, des selbstbestimmten Arbeitens oder, wie Sie sagen, Tätigseins. Diese anthropologische Grundkonstante übernehmen die Autoren aus der kritischen Psychologie. Wenn Saros sagt, Freiheit ist, wenn mir beim Konsumieren keiner reinredet, sagen Sie, Freiheit ist, wenn mir beim Arbeiten keiner reinredet. Auf welche Weise man tätig sein möchte, hänge einfach nur von der individuellen Verschiedenheit der einzelnen gleichberechtigten Menschen ab, die ja ohnehin begrüßenswert, weil für die Arbeitsteilung notwendig sei. Hier lassen sich gleich zwei Einwände formulieren. Zum einen ist das halbwegs zweckgerichtete Tätigsein, das hier gemeint ist, in meiner Welt, in der Kinder, Kranke, Alte und Menschen mit allen möglichen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen vorkommen, mitnichten das menschliche Hauptbedürfnis. Wer schon einmal beobachtet hat, wie ein 16-Jähriger, der eigentlich die Wohnung saugen will, 40 Minuten lang auf dem Boden neben dem Staubsauger hockt und hingebungsvoll die Katze streichelt, weiß, wovon ich spreche. Zum anderen kann die formelle Gleichberechtigung von Ungleichen bekanntlich dazu führen, dass die mit den schlechteren Ausgangsbedingungen hinterher auch schlechter dastehen. So intensiv die Commons-Theoretiker richtigerweise darüber nachdenken, wie schwer es ist, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, so vollständig entgeht ihnen die Tatsache, dass zumindest in dieser Gesellschaft die eine Hälfte der Bevölkerung, nämlich die sogenannte weibliche, noch immer systematisch dazu erzogen wird, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Dazu gibt es sehr aktuelle und ziemlich niederschmetternde empirische Untersuchungen. Aus Sicht der Commons-Theorie jedoch steht das Bedürfnis einer Frau, bevor Besuch kommt, die Wohnung aufzuräumen, dem erschöpften Schulkind noch etwas Aufmerksamkeit zu widmen und den Säugling von seiner vollgekackten Windel zu befreien, gleichberechtigt neben dem Bedürfnis des zugehörigen Mannes vor dem Eintreffen eben jenes Besuches an einer Online-Diskussion zum Thema linke Utopieentwürfe teilzunehmen. Ein weiteres, wie ich finde, sehr wichtiges Problem, das weder Saros noch Sotalütti und Meritz bewusst zu sein scheint, ist das der Artikulation von Bedürfnissen. Viele der Menschen, von denen aus, meiner Behauptung nach, eine befreite Gesellschaft gedacht werden müsste, können nämlich ihre Bedürfnisse nicht so artikulieren, dass diejenigen, die Gesamtkataloge programmieren oder in einer Landwirtschaftskooperative Sellerie anbauen, sie überhaupt verstehen. Das kann daran liegen, dass diese Menschen kognitiv oder kommunikativ beeinträchtigt sind oder einfach daran, und das ist viel wahrscheinlicher, dass sie noch nie jemand gefragt hat. Auch scheinen die Autoren zu vergessen, dass sie selbst lange Phasen ihres Lebens hinter und vor sich haben, in denen ihnen eine hörbare und normgerechte Kommunikation ihrer eigenen Bedürfnisse nicht möglich war oder sein wird. Dass in einer profitorientierten kapitalistischen Gesellschaft große Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht danach gefragt werden, was sie über die Grundbedürfnisse hinaus eigentlich brauchen, ist ja klar. Aber das darf in einer befreiten Gesellschaft natürlich eigentlich nicht passieren. Wenn man Schulkinder fragen würde, was sie am meisten an der Schule stört, dann könnte es sein, dass sie sagen, der Lärm. Wenn man Menschen, die ein Kind geboren haben, fragen würde, was in Kreißsälen sofort aufhören müsste, dann könnte es sein, dass sie sagen, die Gewalt und die Entmündigung. Wenn man Menschen in Altenheimen fragen würde, was ihr Leben besser machen würde, dann könnte es sein, dass sie sagen, dass sie gerne Teil des richtigen Lebens wären, anstatt sich von Ergotherapeuten bespaßen zu lassen, während sie auf den Tod warten. Wenn man Jugendliche fragen würde, welche Uhrzeit für den Schulbeginn in ihrem Sinne wäre, würden sie wahrscheinlich sagen, jedenfalls nicht 7.25 Uhr. Wenn man Sterbende in einem Hospiz fragen würde, was ihnen fehlt, würden sie vielleicht sagen, ihr Lieblingsessen. Wenn man Menschen mit kognitiven und kommunikativen Schwierigkeiten fragen würde, was sie am meisten vermissen, dann würden sie vielleicht sagen, dass sie nach ihren Bedürfnissen befragt werden. Klar, die Antworten sind jetzt rein hypothetisch, aber ich glaube, die Ebene, die Sie ansprechen, ist es nicht. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Denn die gesellschaftlichen Diskussionen, die geführt und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um diese Bedürfnisse vielleicht auch erstmal nur provisorisch und Schritt für Schritt zu erfüllen, die verkleinerten Klassen und schallgedämpften Fußböden, die radikale Reform der Hebammenausbildung, Wohnformen, die alte Menschen nicht aussondern, partizipative Forschungsprojekte und Interviewformen zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen, die als behindert gelten und so weiter. Alles Gedanken, die übrigens in bestimmten Nischen unserer Gesellschaft bereits verfolgt werden, aber dann aus angebbaren Gründen äußerst selten praktisch umgesetzt werden. Solche Maßnahmen haben weder in Saros General Catalog noch in den informellen Konfliktgesprächen der Commons-Leute Platz. Das sind Bedürfnisse, die sich weder durch individuelles Anklicken noch durch individuelles Ausdiskutieren erfüllen lassen. Auch das Unbehagen, das mich bei den beiden Entwürfen beschlichen hat, sobald es um das Thema Arbeit ging, konnte ich anfangs nicht gut fassen. Denn beiden Autoren war durchaus der Wille anzuspüren, das Thema Reproduktionsarbeit nicht unter den Tisch fallen zu lassen. So erklärt Saros im Podcast Future Histories, Zitat, Arbeit kann weit gefasst werden. Care-Arbeit ist eine Möglichkeit. Man muss nicht zu einem traditionellen Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung gehen. Zitat Ende. Na, immerhin, habe ich gedacht, für Care-Arbeit gibt's Credits. Das ist denn in der Linken durchaus nicht selbstverständlich. So schreibt die schon erwähnte Gruppe Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft in ihrem viel diskutierten Text Umrisse der Weltkommune, man käme, Zitat, in Teufels Küche, Zitat Ende, wolle man im Reproduktionsbereich, Zitat, Arbeit und Vergnügen voneinander trennen. Bekäme jeder, der eine Stunde auf ein Kind aufpasst, dies auf seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben? Oder nur derjenige, der regelmäßig eine größere Schar von Plagen beaufsichtigt? Und wie erstrebenswert ist es überhaupt, das Leben in solche Kategorien zu zergliedern? Doch der seltsam philosophische Unterton, der das männliche Erwähnen der Reproduktionsarbeit in diesem Zusammenhang prägt, findet sich letztlich auch bei Saros. Auf Nachfrage von Jan Groß gibt er im Interview zerknirscht zu, dass diese Art von Arbeit vielleicht doch nicht ganz in sein Konzept des General Catalogs, der Worker Councils und Bedürfnisprofile passt. Warum? Weil sie nun einmal, Zitat, einer vollkommen anderen Logik gehorche. Sein Schluss daraus, Zitat, vielleicht sollten sich Leute damit beschäftigen, die sich damit besser auskennen als ich. Zitat Ende. Auch in anderen Texten über linke Utopien bei Dietmar Dart, Aaron Benenarth, Peter Fraze findet sich dieser Gestus. Eine höfliche Verbeugung vor dem Thema Reproduktionsarbeit und die etwas beifallheischende Beteuerung in Richtung des Feminismus, man habe verstanden, dass in diesem Bereich irgendwie alles ganz anders funktioniere. Auch hier muss ich wieder mit einer platten Zahl kommen, die natürlich nicht so vornehm ist wie ein Argument, aber vielleicht doch ein bisschen plausibler macht, warum mich der Gestus der männlichen Genossen, ach so und klar, und die Reproduktionsarbeit darf man natürlich nicht vergessen, so stutzig macht. Die Arbeitssoziologin Gabriele Winker hat gezeigt, dass in Deutschland 64% der gesamten gesellschaftlichen Arbeit auf Care-Arbeit entfällt, 8% in Form von Erwerbsarbeit, 56% in Form von nicht entlohnter Care-Arbeit. In einer befreiten Gesellschaft, in der die Trennung zwischen Produktion und Reproduktion insofern aufgehoben ist, als beide Arbeitsbereiche als gesellschaftlich notwendig betrachtet und je nach Modell auf gleiche Weise gezählt werden, hat das eine Konsequenz, die weit über eine freundliche ideelle Anerkennung hinausgeht, nämlich die, dass man mal eben auf die heute entlohnte Arbeit, von der sicherlich der eine oder andere Bereich, Stichwort Bullshit-Jobs, wegfallen könnte, 56% draufgeschlagen werden muss. Und das schmälert die häufig beschworene Aussicht auf eine gesamtgesellschaftliche Reduzierung der täglichen Arbeitszeit dann doch erheblich. Meiner Erfahrung nach wird die Debatte, sobald diese Zahl und ihre Konsequenz für eine befreite Gesellschaft auf dem Tisch liegt, plötzlich etwas angespannter. Naja, so könne man das ja nicht rechnen. Diese Arbeit mache doch auch Spaß. Und schließlich gehe es ja um die eigenen Angehörigen. Und sei da nicht doch irgendwie sowas wie Liebe im Spiel? Und überhaupt, wie wolle man das eigentlich quantifizieren? Erst als ich diesen vorsichtig, aber auch irgendwie siegreich und missbilligend vorgetragenen Einwand von Seiten eines männlichen Genossen zum ersten Mal gehört habe, habe ich verstanden, was der wahre Sinn der Lohn für Hausarbeit-Kampagne gewesen ist. Nämlich die radikale Entmystifizierung der Care-Arbeit. Denn so verwirrend die von Silvia Federici und anderen in den 70er Jahren angestoßene Debatte in ihrer strategischen Ausrichtung gewesen sein mag, so konsequent haben ihre Protagonistinnen mit dem Ziel der Entzauberung all das, was unter Liebe, Schicksal, Fürsorglichkeit firmiert, in den semantischen Bereich der Berufstätigkeit gezerrt. Zitat: Sie sagen, es ist Liebe. Wir sagen, es ist unbezahlte Arbeit. Sie nennen es Frigidität. Wir nennen es Arbeitsverweigerung. Jede Fehlgeburt ist ein Arbeitsunfall. Mehr Lächeln, mehr Geld. Neurosen, Selbstmorde, Entsexualisierung, Berufskrankheiten der Hausfrau. Wie umfassend diese, für mich heute wirklich immer noch total beeindruckende Polemik, ihre Adressaten verfehlt hat, sieht man leider besonders bei Stefan Meritz und Simon Sutterlötti, denn bei ihnen wird die Mystifizierung der Sorgearbeit in gewisser Weise auf die Spitze getrieben. Care-Arbeit ist nämlich in ihrem Buch der ultimative Beweis dafür, dass das für ihre Theorie so zentrale Prinzip der Freiwilligkeit funktionieren kann. Das Argument geht so: Die hohe Motivation, dem Schreien eines Babys nachzugehen, lasse sich darauf zurückführen, dass hier, Zitat, Lust und Notwendigkeit sehr eng zusammenlägen. Die existenzielle Notwendigkeit, die sich im Schreien eines Babys ausdrücke, könne sich, wenn das Kind beruhigt sei, nämlich in ein, Zitat, einnehmendes Gefühl der Befriedigung verwandeln. Kurz, Care-Arbeit ist schön und das zeigt, dass Arbeit insgesamt schön, ja geradezu ein Bedürfnis ist und das zeigt, dass Freiwilligkeit funktionieren kann, ohne dass die ganze Arbeit liegen bleibt oder jemand ausgebeutet wird. Lustig, für mich ist es genau umgekehrt. Care-Arbeit ist das Beispiel dafür, dass Arbeit, die freiwillig ist, tendenziell auf diejenigen abgewälzt wird, die sich verantwortlicher fühlen, emotional abhängiger und körperlich schwächer sind. Dafür, dass die eine durch die Wohnung wirbelt, während der andere vor dem PC, naja, ihr wisst schon. Eine Genossin, die schon in der zweiten Frauenbewegung aktiv war, hat vor kurzem in einer Diskussion über eben dieses Thema der Freiwilligkeit trocken darauf hingewiesen, dass ein zentrales feministisches Anliegen dieser Zeit darin bestanden habe, die Reproduktionsarbeit gerecht zwischen Männern und Frauen aufzuteilen. Wie gezielt Männer in den entsprechenden Streits das Narrativ der Selbstverwirklichung und Erfüllung gegenüber Frauen eingesetzt haben, könne man gerne noch heute bei Barbara Duden nachlesen. Und ich weiß nicht, wenn Männer versuchen, mir weiszumachen, wie befriedigend, erfüllend, ja beglückend Care-Arbeit ist, dann werde ich irgendwie misstrauisch und habe reflexartig das Gefühl, das Bedürfnis, ihnen die Care-Arbeit in vielen Fällen nur aus der Empfängerperspektive kennen, so nach dem Motto, meine Mutti hat das gern gemacht, in aller Ruhe und ohne jede Polemik zu erklären, warum meistens das Gegenteil der Fall ist und warum diese Arbeit auf jeden Fall vorsichtshalber auf die Liste der unter Linken anerkannt schweren Arbeiten, die niemand machen will, beliebte Beispiele sind Bergwerk und Müllabfuhr, aufgenommen werden sollte. Hier 10 sachliche Argumente. Erstens, Care-Arbeit ist schwere körperliche Arbeit, unter anderem, weil sie viel mit dem Bewegen von immobilen Körpern zu tun hat, die im Fall von Kindern kontinuierlich schwerer oder im Fall von Alten kontinuierlich unbeweglicher werden. Care-Arbeit ist dreckige Arbeit, unter anderem, weil sie viel mit den Ausscheidungen von Menschen zu tun hat. Drittens, Care-Arbeit muss sehr häufig auch nachts geleistet werden. Viertens, Care-Arbeit lässt keine oder keine geregelten Pausenzeiten zu und findet unter Zeitdruck statt, weil sie häufig für Menschen geleistet wird, die so etwas wie Bedürfnisaufschub noch nicht oder gar nicht oder nicht mehr kennen. Diese subjektive Unaufschiebbarkeit kann aufgrund häufig fehlender Fähigkeiten zu einem distanzschaffenden, differenzierten sprachlichen Ausdruck immer nur mit absoluter Dringlichkeit artikuliert werden, schreien. Fünftens, Care-Arbeit findet unter Lärmbelastung statt. Sechstens, Care-Arbeit widersetzt sich der Planung, weil die Menschen, um die es geht, sich häufig nur bedingt Zwecke zu eigen machen können, denen sie ihr Handeln unterordnen. Das führt dazu, dass unterschiedliche Arbeitsschritte gleichzeitig und oder mit vielen Unterbrechungen durchgeführt werden müssen. Siebtens, Care-Arbeit erfordert trotz Zeitdruck und Multitasking Geduld, denn die Menschen, für die sie geleistet wird, sind langsam. Sie essen langsam, sie laufen langsam, sie denken langsam. Achtens, Care-Arbeit ist nebenbei immer auch intellektuell relativ anspruchslose, logistische, organisatorische, kommunikative Arbeit, deren Zweck im weitesten Sinne die Vermittlung der Schützlinge mit der Außenwelt ist. Mental Load wird das heute genannt. Neuntens, Care-Arbeit hat extrem viele repetitive Elemente und ist insofern langweilig. Zehntens, Care-Arbeit hat kein Endprodukt und ist insofern nie fertig. Care-Arbeit als das ganz andere, schwer zu fassende, einer völlig anderen Logik gehorchende? Ich weiß nicht. In Bezug auf die dumpfe Müdigkeit, das Bedürfnis nach Ausruhen, Feierabend, frische Luft schnappen, in Ruhe essen, Leute treffen, Serien glotzen, Bier trinken, das einen nach spätestens 8 Arbeitsstunden in diesem Bereich überfällt, muss ich sagen, nein, keine andere Logik. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber unter der wortreichen Verblüffung, die ich mit diesem Argument ein- oder zweimal bei einem männlichen Genossen ausgelöst habe, meine ich, eine diffuse Angst gespürt zu haben, nämlich die Angst vor Pflegerobotern, vergesellschafteten Kinderaufzuchtsfabriken und ungemütlichen Sexbedürfniserfüllungsinstituten. Mir schlug eine unausgesprochene Frage entgegen. Aber wo bleibt denn da das Menschliche? Und der schüchterne Einwand stimmt natürlich. Kinder zum Beispiel brauchen mehrere erwachsene Bezugspersonen, denen es selbst gut geht und die möglichst kontinuierlich in ihrer räumlichen Nähe leben und bereit sind, eine auch körperlich enge, verbindliche, freundliche, fürsorgliche Beziehung zu ihnen einzugehen. Dafür kann man die Bindungstheorie bemühen, muss man aber vielleicht auch gar nicht. Genauso braucht man, wenn man länger krank ist, Menschen um sich, die einen mögen und wissen, welchen Comic man am liebsten liest, ob das Fenster auf oder zu sein soll und welche Themen so interessant oder lustig für einen sind, dass man im Gespräch mal kurz alles körperliche Elend vergessen kann. Und all sowas braucht man natürlich auch, wenn man nicht mal wieder mit einem entzündeten Kniegelenk im Bett liegt. Nüchtern nennt man so etwas affektive Care-Arbeit und in linken Utopieentwürfen wird ihre ja tatsächlich unbestreitbare Notwendigkeit hochgehalten, indem, und das hat mich ehrlich erstaunt, die Institution hochgehalten wird, in der diese affektive Sorgearbeit in der bürgerlichen Gesellschaft hauptsächlich stattfindet, nämlich die Familie. So heißt es beispielsweise in dem schon erwähnten Text zur Weltkommune, Konziliant: Sofern Menschen auch nach der Revolution Kleinfamilien bilden wollen, würde ihnen das selbstverständlich niemand verbieten. Noch eine Stufe entspannter erwähnt Daniel E. Saros im Zusammenhang mit der Frage, was in einer sozialistischen Produktionsweise als Arbeit zählt, die Familie. Care Work könne als Arbeit abgerechnet werden, wenn, Zitat, eine Familie entscheidet, diese Arbeit selbst zu erledigen und zum Beispiel eine Person in der Familie bestimmt, die diese Arbeit übernimmt, dann kann diese Arbeit ganz normal kompensiert werden. Im Umfeld der Commons-Theorie gelten die Fürsorgestrukturen innerhalb der Familie, die interessanterweise immer in diesem Buch immer in einem Atemzug mit Freundinnenschaften genannt wird, so als wäre das auch nur ansatzweise das Gleiche, als eine Keimform, in der interpersonale Inklusionsbeziehungen ganz explizit schon jetzt gelebt werden. Mal wieder großes Unbehagen auf meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne buchstäblich niemanden, der aus seiner Kindheit in einer bürgerlichen Kleinfamilie unbeschädigt hervorgegangen ist. Und wenn ich das sage, denke ich noch nicht einmal an die gruseligen Statistiken, die die Familie als den Hort von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen und Kindern ausweisen. Schon das emotionale Treibhaus, wie Jessica Benjamin es genannt hat, in das 1 bis 2 Kinder jahrelang mit ihrer exklusiv für sie zuständigen, von anderen Verpflichtungen und Außenkontakten weitgehend freigestellten Vollzeitmutter im Westen generationenlang gesperrt waren, ist schlimm genug. Aber auch die unselige Vermischung von materiellen, finanziellen und emotionalen Abhängigkeitsverhältnissen und Verpflichtungsgefühlen, die erzwungene Heterosexualität und Monogamie, einfach die ungeheuer starken, zutiefst ambivalenten psychischen Kräfte, die im Bereich der Blutsverwandtschaft und des Geschlechterverhältnisses wirken, das System von gegenseitiger Erpressung, gerade in Bezug auf emotionale und körperliche Bedürftigkeit, so nach dem Motto, ich habe dich zur Welt gebracht, also musst du mich auch pflegen, vom Trutzburg-Charakter der repressiven Gemütlichkeit und der klebrigen Unauflösbarkeit familiärer Beziehungen mal ganz zu schweigen. Das sind alles Eigenschaften der Familie, die im weitesten Sinne mit der Trennung der Reproduktionssphäre von der Produktionssphäre nach der ursprünglichen Akkumulation zu tun haben. Und auch als Sozialisierungs- und Vermögensweitergabeinstitution ist Familie zutiefst mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Kapitalismus verwoben. Sie als etwas eigentlich Gutes hinzustellen, das nur durch Konkurrenzdruck und Verwertungslogik verdorben ist, kommt mir geradezu absurd vor. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es zwischen den Mitgliedern einer Familie nicht auch schöne Momente, bereichernde Begegnungen und gute Gefühle geben kann. Dann aber erfahrungsgemäß nicht wegen, sondern trotz der familiären Bindung. Doch die Abschaffung der Familie zu fordern, ohne mit ihr zusammen, wie Binia Damczak es ausdrückt, gleich noch die Fähigkeit zu Fürsorge, Reproduktion, Zärtlichkeit, Abhängigkeit mit abzuschaffen, macht es nötig, intensiv darüber nachzudenken, wie sie ersetzt werden könnte. Freundinnenschaften, die in diesem Zusammenhang so oft als möglicher Ersatz genannt werden, sind meiner Ansicht nach übrigens dafür nicht die Lösung. Denn eins muss man der Familie lassen. Sie kümmert sich, wenn es darauf ankommt, auch völlig ohne Sympathie um ihre Mitglieder. Und auch und gerade in einer befreiten Gesellschaft brauchen Menschen, die weder nett, noch hübsch, noch klug, noch lustig sind, zumindest körperliche Pflege, verlässliche Freundlichkeit und ein sicheres Dach über dem Kopf, wenn sie krank sind. Der sehr nüchterne Blick auf Care-Arbeit, wie ich ihn oben versucht habe, kann beim Nachdenken über alternative Fürsorgestrukturen vielleicht insofern ein erster Schritt sein, als er es ermöglicht, die vielen Aspekte von Sorgearbeit in ihrer Unterschiedlichkeit besser in den Blick zu bekommen. Da sind zum Beispiel pflegerische, organisatorische, kommunikative Aspekte sowie Aspekte, die mit Wohnen, Mobilität und Ernährung zu tun haben. Diese tendenziell nicht affektiven Aspekte lassen sich nicht immer, aber oft von den affektiveren trennen. Meist sind sie jedenfalls viel weniger eng mit Liebe verflochten, als das Märchen von der übersprudelnden, allumfassenden mütterlichen Fürsorge behauptet. Im Kapitalismus ist der Anreiz zur Automatisierung immer erst dann gegeben, wenn die Arbeitskraft teurer ist als eine neue Maschine. Das erklärt, warum es in diesem Bereich seit der Erfindung von Kühlschrank, Staubsauger, Wasch- und Spülmaschine vor 60 bis 70 Jahren keinen einzigen nennenswerten Produktivkraftfortschritt gegeben hat. Die fast abergläubische Blindheit linker Gesellschaftsentwürfe dafür, dass sich zumindest in dem skizzierten, nicht affektiven Reproduktionsbereich sehr viel Arbeit bewusst planen, verteilen, erträglicher und effizienter machen ließe, zum Beispiel durch Technisierung, Kollektivierung und Digitalisierung, ist rational dagegen überhaupt nicht zu erklären. Besagte Maßnahmen hätten dabei nicht nur den Zweck, das Leben von fürsorgenden und auf Fürsorge angewiesenen Menschen unmittelbar zu erleichtern, sondern auch den Zeit und emotionale Räume für zutiefst freiwillige, nicht mehr tauschförmige, euphemistisch gegenseitig genannte affektive Fürsorgebeziehungen zu schaffen. Um ein paar ganz unoriginelle und naheliegende Beispiele für diese Art der Kollektivierung, Digitalisierung und Automatisierung zu nennen: Wer mit seinem kleinen Kind mehrmals am Tag zum Essen in die öffentliche Suppenküche um die Ecke gehen kann, spart sich die tägliche Arbeit des Einkaufens und Essensmachen und hat nachts mehr Kraft und Geduld zum Rumtragen und Trösten. Wer die notwendige Orga-Arbeit für das benötigte Pflegeheim komplett an Algorithmen delegieren kann, kann seine beste Freundin dort von Anfang an ohne aufgestaute Frustrationsgefühle besuchen gehen. Wer sich auf den turboschnellen Rollstuhl mit Hindernisüberwindungsfunktion verlassen kann, macht umso lieber Fahrradausflüge mit seinem unternehmungslustigen, gehbehinderten Lieblingskollegen. Jetzt komme ich zum Schluss. Die Gefahr, dass man in eine neue, ganz andere Gesellschaft Elemente der alten mitschleppt, die ja vor allem darin besteht, dass man sich selbst mitschleppt, was ja gleichzeitig auch ziemlich erstrebenswert wäre, also sich selbst mit seinem Sozial- und Geschlechtscharakter, seinen Ängsten, Bornierungen, all den falschen Glaubenssätzen über sich und die Welt, mit seinen blinden Flecken und nicht gemachten Erfahrungen. Diese Gefahr besteht natürlich auch schon beim gedanklichen Durchspielen dieses Neuen. Das heißt dann aber auch, dass alternative Gesellschaftsentwürfe nicht nur von dem geprägt sind, worunter ihre Autoren bewusst leiden, was sie anders haben wollen, was sie nicht mitschleppen wollen, die Krämerseele, die Konkurrenz, die mangelnde Autonomie und Selbstbestimmung, sondern eben auch von den Bereichen, in denen diese Autoren, ohne es zu wissen, die Logik des Bestehenden so tief inhaliert haben, dass sie bestimmte Aspekte dieser Bereiche für naturgegeben und unabänderlich halten. Die Selbstverständlichkeit, mit der in beiden Entwürfen davon ausgegangen wird, dass auch in einer befreiten Gesellschaft die Arbeitenden zum Beispiel komplett im Mittelpunkt stehen, Bedürfnisse einfach kommuniziert werden können und müssen und können, Sorgearbeit, das ganz andere ist, dass sich letztlich einer rationalen Analyse und einer kollektiven Organisierung entzieht und dass der positive Bezugspunkt für alle affektiven Bedürfnisse nach wie vor die Familie ist. All das sind, wie ich versucht habe zu zeigen, solche blinden Flecke, die, oh, ich kann meine Schrift nicht lesen, Entschuldigung. Ach ja, die, und das wäre eine andere Diskussion, sicherlich viel mit der Entstehung männlicher Geschlechtscharaktere und dem auf Autonomie statt Beziehung ausgerichteten Männlichkeitstraining, wie Rolf Pohl das genannt hat, zu tun haben. Das heißt für mich, Frauen müssen sich unbedingt mit ihren Erfahrungen in diese Diskussionen über Utopieentwürfe einschalten und zwar dann versuchen, auf eine ähnlich konkrete Weise durchzuspielen, zum Beispiel wie Arbeit sich verändert, wenn sie konsequent von den Nichtarbeitenden, Nutzlosen aus gedacht wird. Oder wie man Verfahren zur Ermittlung von Bedürfnissen derjenigen entwickeln kann, die diese Bedürfnisse nicht selbst artikulieren können. Oder wie man Sorgearbeit rationalisieren und kollektivieren könnte. Oder wodurch man die Familie ersetzen könnte. Apropos Männlichkeitstraining und Autonomie. Eine Gemeinsamkeit, die ich wirklich frappierend fand an diesen beiden doch ja insgesamt sehr unterschiedlichen Utopieentwürfen, ist eben dieser seltsame Freiheitsbegriff. Einmal, dass mir keiner reinredet bei Saros, wenn ich konsumiere, und dass mir keiner reinredet, wenn ich arbeite bzw. Konflikte löse bei den Commons-Theoretikern. Dann ist das ein seltsamer Individualismus, der sich schon in dem Anspruch zeigt, ganz ohne Werte, das ist bei beiden ganz, ganz wichtig, ganz ohne Werte, ganz ohne kollektive Vereinbarungen oder Haltungen auszukommen. Sie sagen beide, es müsste sich eigentlich nur die Logik ändern, damit sich sozusagen die Konflikte von selbst erledigen. Da wird das Politische in gewisser Weise rausgekürzt. Ich empfinde, das kann ich jetzt wirklich nur so als Empfindung sagen, das ist ein unheimlich harmonistischer, irgendwie stillstellender Grundzug, der in beiden Entwürfen sehr, sehr tief verwurzelt ist. Bini Adamczyk hat das jetzt in Bezug auf den Sowjetsozialismus einen Zustand genannt, in dem es keine Kompromisse mehr braucht, weil es keine Interessensgegensätze mehr gibt. Und so ein pseudo-harmonischer Zustand, der ja dann auch vielleicht nicht ohne Grund irgendwie so ganz von weitem an die bürgerliche Kleinfamilie erinnert, ist meiner Ansicht nach für Frauen nie gut. Und deswegen wäre noch eine Aufgabe für feministische linke Utopieentwürfe meiner Ansicht nach, sich ganz viele Gedanken über transparente Entscheidungsverfahren und über alternative Rechtsformen, was wir heute Morgen in dem Workshop besprochen haben, zu machen und auch das in einer ähnlich konkreten und ernsthaften Weise auszuarbeiten, wie Saros und die Commons-Theoretiker das für ihre Ideen gemacht haben. Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich würde gleich die erste Frage stellen, wenn ich darf. Und zwar, was so deine Gedanken sind, welche Formen von Sorgegemeinschaften man organisieren könnte jenseits der Familie. Also du hast irgendwie gesagt, bei Freundschaften kann es nicht funktionieren, weil die eben auf so einer affektiven, also auf Zuneigung und so weiter basieren. Und dann hast du noch das angesprochen mit dem so Infrastruktur, die eben sich auf dieser, also für die Tätigkeiten, die ohne diese affektive Dimension funktionieren. Aber was ist mit den Dingen, die eben doch diese affektive Dimension brauchen und eben auch so eine gewisse Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit brauchen? Also was, ja, wenn du da Ideen hast, wie sehen die aus? Ich habe keine Ideen, aber ich finde, das ist ein, also nicht so richtige, also das, aber das ist, ich finde, das ist ein Thema, aber das muss man sozusagen Theorie machen. Also darüber muss man ganz intensiv und ernsthaft nachdenken, was es da gäbe. Also für mich ist im Moment diese Idee, dass man sozusagen vieles, was auszulagern ist, auslagert und sozusagen dann diese Räume schafft, in denen so freiwillige, liebevolle Beziehungen sozusagen möglich sind. Das ist im Moment das Einzige, was mir so einfällt. Und das kann so weit gehen, dass man auch diese ganze Mitdenk- und Orga-Arbeit, die sozusagen zum Beispiel an chronischen Krankheiten hängt, dass man da Systeme schafft, wie Menschen zueinander zugeordnet werden, die sich vielleicht erstmal gar nicht kennen und füreinander diese Arbeit übernehmen zum Beispiel. Also dass man sozusagen versucht, diesen affektiven Bereich frei zu halten, indem man alles andere, was eigentlich zu kollektivieren oder zu rationalisieren wäre, auf irgendeine Weise gesellschaftlich organisiert. Aber das ist ein super schwieriges Thema, über das man anfangen müsste nachzudenken. Das war eigentlich mehr so mein Punkt. Ich habe da leider überhaupt keine Lösung in der Tasche. Und gerade mit Kindern ist es natürlich besonders schwierig, habe ich auch gesagt, ne? Oder da lässt sich wahrscheinlich weniger noch auslagern. Ja, meine Frage ist, ob nach dem, was du jetzt auch vorgetragen hast, du denkst, dass es überhaupt funktionieren kann mit einem Übergang zum, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen würden, der Sozialismus zum Kommunismus, kann es überhaupt funktionieren, wenn wir so einen Übergang von Systemen haben, eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht diese Dinge weiterzutragen, oder braucht es vielleicht nicht sogar wirklich einen direkten Umbruch, um dass es funktionieren kann, ohne halt bestimmte Sachen weiter zu reproduzieren? Oder bist du der Meinung, dass man das schaffen kann, mit einem Modell, das quasi ein Übergang ist, tatsächlich diese Dinge aufzulösen? Puh, ja, schwierige Frage. Also es ist irgendwie beides sozusagen, ne? Also man braucht irgendwie so einen Bruch, und man braucht natürlich, dadurch, dass wir das ja dann hoffentlich sind, oder eine Einübung von solchen anderen Formen. Und das ist gerade in dem Bereich, der so traditionell dem Weiblichen so zugeordnet wird, gleichzeitig auch dann wieder sehr gefährlich. Also ich kenne viele Frauen, die sich auch in linken Hausprojekten oder in Co-Elternschaften oder in diesen Versuchen sozusagen auch was vorwegzunehmen, aufreiben und da scheitern. Und zwar auch wieder aus Gründen, die was mit diesen informellen Strukturen zum Beispiel zu tun haben. Also gerade an diese Bereiche den Anspruch zu haben, dass das wären Keimformen, die man mal so vorwegleben könnte in einer Gesellschaft, die diesen Keimformen aber widerspricht, das kann eine individuelle Überforderung sein. Und es gibt manchmal Momente, wo mich das auch total ärgert, so zu sehen, wie hoch der Anspruch ist und wie vorgezeichnet das Scheitern. Ich weiß es nicht, ja, irgendwie beides. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es war so inspirierend und so eine Fülle, dass ich gar keine richtige Frage stellen kann. Dafür muss ich, glaube ich, meine Notizen auch noch ein bisschen organisieren. Aber gerade bei dieser Frage hatte ich den Eindruck, dass du auch schon eine sehr brillante Antwort in deinem Vortrag gegeben hast, in der Kritik an diesem Übergang. Also als du deiner Darlegung dieses Übergangssystems zugehört hatte, ich finde es auch immer sehr spannend, wie Menschen sowas modellieren. Ich finde es ja auch eine gute Idee, sich solche Fragen zu stellen. Aber ich hatte mich dann schon gefragt, also wie soll das so funktionieren, wenn man so ein Credit-System irgendwie erstellt, dass nicht doch auch irgendwie parallele Währungen entstehen, also gerade wenn diese Punkte wieder verfallen und so. Und ist das nicht irgendwie so ein bisschen so zu sehr zwischen zwei Welten gedacht und keine so richtig zugehörig? Aber ich fand dann deine Kritik richtig gut, sehr erhellend zu sagen, da fehlt auch das Politische. Es ist irgendwie sehr statisch gedacht. Da ist auch so ein gewisser Verlust des Politischen über Bedürfnisse, über die Art der Arbeit. Und mit so einer Kritik, also vielleicht kann man nie so richtig sagen, wie ein Übergang aussehen könnte, aber dass er eben genau diesen Verlust auch nochmal irgendwie füllen muss, dass es eben doch eben ja, mehr das Politische und das Aushandelnde gibt und nicht zu sehr das aus der individuellen Perspektive gedacht. Das fand ich nämlich sehr schön, dass also deine Kritik an beiden Ansätzen sich eben auch nochmal verknüpft hat mit der Polemik am Anfang, bei der für mich sehr stark herausgestochen ist, dass die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft die ist, individuelle Freiwilligkeit ausleben zu können, was ich sehr erstaunlich fand. Also es ist irgendwie sehr von sich selbst ausgedacht, sehr individualistisch gedacht und dem eben eine Art des Politischen entgegenzuhalten, die mehr auf Streit und Verständigung aus ist, könnte halt vielleicht, ja, zumindest so Ansätze geben, wie so ein Übergang aussehen könnte. Aber vielen Dank für den Vortrag vor allen Dingen. Dem kann ich mich ganz weitestgehend anschließen. Ich finde, du hast ganz, ganz viele Dinge ganz präzise beschrieben, so, was mich irgendwie sehr dankbar macht, das mal so präzise beschrieben zu hören, weil das, ja, wie du auch schon gesagt hast, sich das Unbehagen manchmal so schlecht in Worte fassen lässt. Und ich habe das Gefühl, die Dinge, die du gesagt hast, haben mir auf jeden Fall auch nochmal einen viel konkreteren Horizont gegeben, in wie denkt man eigentlich über Gesellschafts- oder alternative Gesellschaftsentwürfe und wie, was kann ich mir noch für Fragen stellen, ob das jetzt wirklich was Besseres ist, wenn ich was lese, was sich jemand ausgedacht hat oder wie jemand angefangen hat zu denken. Also ja, da vielen Dank dafür, es war wirklich sehr horizontal. Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich wollte nochmal, also vielleicht erstmal, was ich ganz großartig fand, war, dass du den Bezug hergestellt hast aus Bedürfnissen, die heute da sind und unerfüllt sind, zu der Frage, wie kann das in einer befreiten Gesellschaft aussehen? Und da dann tatsächlich so eine ganze Fülle an unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten reingeholt hast in die Diskussion. Also dass du sozusagen gezeigt hast, diese Entwürfe sprechen ganz viele Leute erstmal gar nicht an, weil das nicht ihre Fragestellung unmittelbar betrifft oder sie erstmal nicht sehen, wie sie selber mit dem, was ihnen hier fehlt, vorkommen. Gleichzeitig wollte ich noch auf eine Seite hinweisen, das hast du nicht gesagt, was ich gleichzeitig wichtig finde an diesen ökonomischen Entwürfen, dass die, so wie ich das lese, herkommen von der Fragestellung oder, sage ich mal, von der durchgesetzten Idee, ja, Kapitalismus, keine Alternative, wie kann es denn anders gehen? Und dass das ganz doll verknüpft ist wirklich mit dieser ökonomischen Frage, dass gesagt wird, naja, der Markt macht's, Planwirtschaft, na, das haben sie halt mal versucht in der Sowjetunion, haben ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Und dass es so ein Abarbeiten an dieser Frage erstmal ist. Und dann aber wirklich super interessant, wie du das schilderst, was, wenn man sich diesen Aspekt rausgreift und dafür eine Lösung zu bieten sucht, was dann erstmal alles außen vor bleibt oder so zum Nebenschauplatz wird. Ja. Also ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern... Ja, auch nochmal von mir wirklich vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein ganz toller Vortrag und zeigt auch nochmal für mich oder hat es unglaublich gut verdeutlicht, wie auf der einen Seite geschichtsvergessen manchmal linke Utopieentwürfe sind. Gerade wenn wir uns dem Thema feministische Utopien zuwenden, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wenn man dann irgendwie Bücher aus der zweiten Frauenbewegung liest, dass diese ganzen Themen Care-Arbeit eigentlich schon längst quasi viel mehr in den Vordergrund gerückt sind, bei denen gesagt wurde, also solange das hier nicht irgendwie mal klargekriegt wird in der linken Theoriebildung, da können wir das vergessen und man vergisst es aber immer wieder irgendwie. Und ich weiß nicht, zum einen liegt es vielleicht auch daran, dass eben Frauen oder eben Menschen mit Kindern, meistens hängt das ja dann an den Frauen, dann in solchen Räumen verschwinden und man sich gar nicht so richtig fragt, warum? Oder es ist halt vielleicht auch dann ja so eine privatistische Entscheidung gewesen oder sowas, oder sie wird ins Private gerückt. Und das selbst halt, ich meine, ich will das überhaupt nicht den VeranstalterInnen zum Vorwurf machen, aber es ist halt irgendwie dann ja auch Strukturen zu schaffen, wie eben zum Beispiel, dass eben hier auf einem Theoriefestival dann ja doch eben sowas wie Care-Arbeit, Kinderbetreuung oder sowas angeboten werden könnte und es ja trotzdem irgendwie immer nicht funktioniert hat. Also ich bin ja selber auch ein Teil mit der Orga gewesen, also irgendwie hat es immer nicht geklappt. Und das ist irgendwie schade, also dass man trotzdem halt solche Räume halt kaum ja, möglich macht, weiterhin dann drüber nachzudenken. Du hast es selber beschrieben, du hast selber Kinder, ich habe auch Kinder und es ist nicht so einfach, an solchen Strukturen weiterhin zu partizipieren, wenn man halt irgendwie in so Repro-Arbeit ist. Gleichzeitig ist es halt auch schwierig, das irgendwie zu glauben, man könnte das jetzt schon realisieren, also als könnte man die ganzen Widersprüche und das alles, was halt irgendwie ja sowieso da draußen nicht funktioniert, jetzt in irgendwelchen linken kleinen Bubblen irgendwie zu realisieren, das glaube ich halt auch nicht. Aber ich fand es richtig schön von dir irgendwie zu sagen, aber wir müssen drüber nachdenken. Also wir müssen anfangen, darüber nachzudenken und das muss ein zentraler Teil bleiben und vielleicht den nächsten Generationen nicht ganz geschichtsvergessen zu sein, sondern mal mit hinzuschauen. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr toll und danke nochmal. Es war keine Frage. Ja, vielleicht nur eine Frage noch. Also erstmal auch ganz großen Dank für den tollen Vortrag und für das Tabula Rasa machen mit so verkürzten Arbeitsbegriffen auch in der Linken. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, gerade zum Schluss bei den letzten Antworten so auf die Frage, wie geht man jetzt eigentlich mit diesen Problemen im Care-Bereich um, die wir wahrscheinlich auch nie wegkriegen werden, war, ob du nicht letzten Endes da vielleicht so ein bisschen in eine ähnliche Falle gegangen bist, wie sie die ganzen klassischen Marxisten eigentlich auch hatten. Wenn es dann um die Utopie geht, hat man sozusagen dann die Antwort, naja, wir können halt relativ viel, können wir auslagern, also auf Technisierung, Kollektivierung, sodass halt in bestimmten Bereichen nicht mehr so viel zu tun bleibt. Und dann gibt es ja oft sozusagen auch diese, naja, diesen blinden Glauben, sobald wir einfach sozusagen mehr Zeiteffizienz haben, indem wir halt ganz viel umverteilt haben und so, können wir uns auf das Wichtige dann viel besser so und so konzentrieren. Das passiert dann automatisch. Und ich denke aber dann halt an solche Fälle, was jetzt nicht nur Kinder betrifft, sondern auch wenn es jetzt um ältere Menschen geht, Menschen, die irgendwie desorientiert sind zum Beispiel, nicht nur in Demenzfällen, gibt ja ganz, ganz viele Fälle, wo man dann wieder das Problem hat, dass es eigentlich genau so bestimmte Formen von dauerhaften, verbindlichen Bezugspersonen halt einfach wieder braucht, die halt gleichzeitig notwendig mit diesem Verhältnis eigentlich immer überlastet sind. Ne? Ich meine, das geht ja sozusagen allen Menschen so, die halt irgendwie auch ältere Angehörige gepflegt haben. Du hast sehr schön diese Zwangssituation so dargestellt, dass sich in der Familie dann wenigstens jemand kümmert, auch wenn die Sympathie gar nicht mehr da ist und so. Aber das sind ja tatsächlich Probleme, die wir halt irgendwie überhaupt nicht damit gelöst haben, dass wir sagen, wir verteilen ganz, ganz viel um, also das können wir sicher. Aber die große Frage ist halt, was passiert eben genau mit dem? Darauf habe ich halt keine Antworten, finde sie halt auch immer in den entsprechenden Utopieansätzen nicht, weil da gibt es dann immer dieses Verlassen, ne? Freundinnenschaften, solidarische Genossinnenschaften und so, können das irgendwie leisten. Erfahrungsgemäß halt meistens leider nicht und auch wenn wir uns dann denken, wir haben eben Räume, wo wir sozusagen diese Zärtlichkeitsbindungsbedürfnisse und so ausleben, wenn das so Extra-Räume sind, dann ist das eben auch wieder was genau, wie du es beschreibst, für diese arbeitswilligen Leute, die im vollen Saft stehen, also auch diese Art und Weise, sich halt auch vielleicht flexibel sozusagen auf neue Bindungen einlassen zu können und so ist ja auch was einfach nur in bestimmten Lebensphasen so richtig gut funktioniert und genau, ich glaube, das Problem ist angedeutet. Vielleicht hast du dazu noch was zu sagen. Ja, also du hast ja gesagt, wenn ich dich jetzt richtig akustisch verstanden habe, es war gerade ein bisschen schwierig, dass es so bestimmte Situationen in der Altenpflege gibt, wenn man Menschen pflegt, die einem am Herzen liegen, sage ich jetzt mal idealerweise, dass es dann notwendig zu Überlastung kommt. Da würde ich, glaube ich, widersprechen. Also ich kann mir das alles viel, viel besser vorstellen, dass es genau nicht zur Überlastung kommt, sozusagen. Dass man wirklich nur den alten Vater durch den Park schiebt und andere sich um die anderen Sachen kümmern. Wo es mir wirklich ein bisschen einleuchtet, ist bei kleinen Kindern, weil da sozusagen die Pflege und das Körperliche und so einfach so, so eng verknüpft ist mit dem Affektiven, da ist es schwierig, glaube ich. Aber gerade bei alten Menschen, also ich wäre ehrlich gesagt froh, wenn die Pflegearbeiten, die bei mir irgendwann mal anstehen, nicht meine Kinder machen müssen bei mir. Und dass es genau ausgelagert wird an Leute, die dafür Profis sind. Und also deswegen sehe ich die notwendige Überlastung nicht. Ich glaube, wir sind da so drauf fixiert, und können das so nicht sehen und es kommt einem so naturgegeben vor. Und da würde ich sagen, nee, das ist so naturgegeben nicht. Man kann diese Bereiche freischaufeln, diese guten Affektiven. Und klar, es wird immer Menschen geben, die das Glück dann nicht haben, dass da noch jemand wirklich gerne zu ihnen kommt oder so. Das lässt sich auch in einer befreiten Gesellschaft nicht komplett wahrscheinlich wegkürzen oder so, aber muss man halt nett zu seinen Mitmenschen sein. Ja, auch ganz, ganz vielen Dank für den Vortrag. Es hat total Spaß gemacht zuzuhören. Ich wollte das nochmal so ein bisschen verteidigen. Also das, was du gesagt hast, Heide, gegen den Einwand gerade. Also, du da hinten hattest gesagt, dass in dem Vortrag eine Tendenz gab, wieder in so alte marxistische Illusion zu verfallen, dass Technisierung und Arbeitsteilung irgendwie viel mehr Effektivität schafft. Aber das war gar nicht dein Punkt. Es ging gar nicht darum bei dir, dass diese dass der höhere Grad an Arbeitsteilung in der Sorgearbeit Arbeit reduziert. Nee. Ja. Es wird vielleicht dadurch viel mehr Arbeit, sondern der Punkt ist, dass eben emotionale Arbeit von allem gelöst wird, was eben technische Arbeit ist, die im Moment gleichzeitig gemacht wird. Also die Pflegenden, die einen umdrehen und sonst was machen, sind gleichzeitig die einzigen, die einem vielleicht Zuneigung geben. Mhm. Und wenn aber Zuneigung ein, ich nenne es jetzt mal kurz Job ist, und die eher körperliche Arbeit ein anderer ist, wird es nicht effektiver, aber es ermöglicht ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ich stelle mir das schon so vor, dass es ermöglicht, dass die emotionale Arbeit eine freiere Arbeit wird, die gelöst wird von zum Beispiel der Scham, die dabei ist, wenn auf einmal die Mutter von dem Kind den Arsch abgewischt bekommt oder so und solche Geschichten. Also, und dass man das, also das, so eine Art von Arbeitsteilung gibt es in gewissem Maß heute, aber dass man, wenn man genau drüber nachdenkt, vielleicht in einem ganz anderen Umfang das machen könnte, das fand ich schon total einleuchtenden Move, der nicht alles beantwortet, aber. Vielen Dank, es war richtig cool, ich fand den Vortrag super. Und ich habe eine kleine Verständnisfrage zu der ersten Utopie oder Theorie, die du vorgestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber da wurde doch vorgeschlagen, dass diese Credits vergeben werden auf Basis dessen, wie engagiert eine Person arbeitet. Und das hat mich total stutzig gemacht. Und ich dachte mir so, okay, krass, so wer entscheidet das? Wie wird das irgendwie kontrolliert? Kommen da dann irgendwelche Überwachungsmechanismen ins Spiel? Also ich fand das ultra gruselig so. Ja. Und genau, wollte ich nochmal fragen, ob ich das richtig verstanden habe, weil das ist nicht so ein guter Vorschlag. Ja, ich also ich habe das so verstanden, also oder es ist so bei Sarah so gedacht, dass das rotierende Kollegen, also das sind so Gremien von Kollegen und das rotiert, also die das beurteilen, das wechselt sozusagen. Also die letztlich beurteilen sich die Kollegen und Kolleginnen untereinander. Und natürlich ist das irgendwie gruselig und das wurde auch schon viel kritisiert. Ich glaube, das dahinterliegende Problem, was er damit lösen will, ist das der Motivation und der Anstrengung. Also das ist auch eher immer so ein Einwand von bürgerlichen Ökonomen, die sagen, ja, wo soll denn dann die Motivation herkommen? Also wenn du nur nach Jahren bezahlt wirst, die du arbeitest, irgendwo muss ja auch so ein bisschen Schwung rauskommen. Und das nimmt er ernst, dieses Problem. Und ich glaube, es kommt ein bisschen aus dieser Perican Richtung, mit der ich mich nicht so auskenne. Vielleicht mögt ihr dazu noch mal was sagen. Also ich habe mich damit jetzt nicht genauer befasst, aber du hast recht, dass es erstmal gruselig klingt. Ja, also das kommt daher, aber und ich glaube, du hast das eigentlich richtig beschrieben, dass das eben eine Antwort auf das Problem der Motivation ist, aber auch auf die Frage der Gerechtigkeit. Also, und wenn man das sehr ernst nimmt, ne, irgendwie, dass Arbeit die Grundlage der Verteilung der Güter sein soll. Dann kann man natürlich sagen, naja, wenn man irgendwie die Arbeitszeit als Grundlage nimmt, wird es total ungerecht, weil die einen arbeiten viel intensiver als die anderen. Mhm. Und darauf ist es zusätzlich auch noch eine Antwort. Und genau, das ist ein Grund, glaube ich, auch einer häufigen Kritik an dem Versuch einer gerechten Verteilung, dass man so ganz schnell in Teufels Küche kommt. Ne? Und dann irgendwie auf einmal die Kollegen anfangen, damit es wirklich gerecht ist, dich zu überwachen und so. Das ist bei Pericon, die haben da nicht mal die Idee mit der Rotation gehabt. Das scheint irgendwie eine neue Zutat zu sein. Aber, ja. Ja, von mir auch herzlichen Dank. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, gerade von der Form, so die Verknüpfung von eben auch Erfahrung aus einem bestimmten Standpunkt und daraus einfach klare Argumente und einleuchtende Argumente, eben Gegenargumente gegen diese Utopien gebastelt hast. Das fand ich sehr schön. Meine Frage hängt damit zusammen, nämlich zum Thema feministische Utopien. Sind feministische Utopien eigentlich dann überhaupt noch denkbar aus deiner Perspektive oder wünschenswert? Oder wie kann das eigentlich aussehen? Weil die du jetzt vorgetragen hast, die hatten beide, wie du selber sagst, das Problem, dass es da die Stillstellung gab von eben Interessengegensätze. Das heißt, da habe ich mir gedacht, ja gut, es sind halt Utopien und Utopien malen sich immer etwas aus, wo so etwas stillgestellt ist, aber muss nicht genau diese Stillstellung immer dazu führen, dass es zu Lasten von der Arbeit geht, die nicht gesehen wird. Also alles, was ich mir ausmale, muss ja eine Sichtbarkeit irgendwie haben. Also kann es dieses Ausmalen einer Utopie in einem feministischen Sinne, kann das überhaupt noch wünschenswert sein? Oder besteht deine feministische Perspektive auf Utopien nicht eigentlich gerade in dem Unbehagen mit allem, was man sich in der Klarheit und in der Harmonie ausmalen kann? Nee, ich glaube nicht, dass es an der Klarheit liegt und ich habe auch nichts gegen so ein paar harmonistische Elemente sozusagen. Also ich habe durchaus das finde ich total wichtig, dieses Gefühl, oh Mann, wie toll könnte das alles sein? Also wie machbar ist das und wie viel besser und wie viel schöner könnte das sein? Dieses motivierende Moment, was Utopien immer haben, das wollte ich jetzt wirklich überhaupt nicht wegstreichen. Und das, ja, ich finde eben, dass, ob man das eine feministische Utopie nennt oder nicht, aber dass es wichtig ist, dass Frauen mit ihren, sage ich jetzt mal so ganz oldschool-mäßig oder alle, die eben als Frauen sozialisiert wurden und sich als solche sehen, mit ihren besonderen Erfahrungen sozusagen die Aspekte mit einbringen. Und aber auch dieses Gefühl, also auch diese Sachen, die so toll sind. Und vielleicht ist es für Frauen nicht diese Konfliktfreiheit sozusagen, sondern dieses Ermöglichen von Beziehungen. Und ich glaube, also ich habe das Buch noch nicht durch, aber Bini Adamczak schreibt ja in die Richtung und vielleicht sagt sie dazu morgen auch noch mal mehr. Also vielleicht ist es auch was Männliches zu sagen, ich kürze alle Konflikte weg und ich stehe dann da als Autonomer und keiner greift mich mehr an und keiner redet mir mehr rein. Und dass es ja aus einer feministischen Perspektive eher darum geht, Konflikte verhandelbar zu machen und Strukturen zu schaffen, in denen das freundlich funktionieren kann und so weiter. Also jetzt ohne das irgendwie so festschreiben zu wollen, aber wenn man jetzt von Geschlechtscharakteren und diesen Sachen ausgeht, die Jessica Benjamin schreibt, und also dann kann man es vielleicht doch so sagen, dass Männer in Richtung Autonomie tendieren und Frauen in Richtung Beziehung und dass da entsprechend mehr Dynamik in weiblichen Utopienentwürfen womöglich wäre.